An jenem Tag aber wirst du sprechen, ich danke dir, Jahwe, dass ich, nachdem du mir gezürnt, dein Zorn gewandt und du mich getröstet hast. Fürwahr, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Zuversicht und fürchte mich nicht. Denn ja, Jahwe ist meine Stärke und mein Lobgesang, und von ihm kam mir Heil. Und ihr werdet mit Frohlocken Wasser schöpfen aus Brunnen des Heils und werdet an jenem Tage sprechen, dankt Jahwe, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten kund, verkündigt, dass sein Name erhaben ist. Singt Jahwe. Denn er hat Hohes vollführt, das werde überall auf Erden kund. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions. Denn groß ist mitten unter euch der Heilige Israels.